Schwarz zu Blau, ein Song von Peter Fox, der die düstere und dreckige Seite der Stadt Berlin beschreibt. Aber vielleicht ist das ja auch ein bisschen ironisch gemeint, wie das Wahlplakat der Grünen, das in Kreuzberg hängt mit dem Slogan »Willkommen im grün-links-versifften Sektor«. Peter Fox ist heute unter seinem bürgerlichen Namen Pierre Bégory ins Wahllokal gegangen, als solcher auch bei uns. Er wird hier in Fazit das Wahlergebnis bewerten. Schönen guten Abend. Ja, hallo, guten Abend. Dreckig und grau ist Berlin in Ihrem Song Schwarz zu Blau. Der heutige Wahlabend hat andere Farben in den Vordergrund gespült, nämlich Rot-Rot-Grün. Das ist voraussichtlich die neue Berliner Koalition. Ist das die richtige Antwort auf den Zustand Berlins? Das wird sich ja dann wie immer erst zeigen, wenn die Regierung am Regieren ist. Aber also besser als die große Koalition im Moment mit der völlig indisponierten CDU in Berlin wird es hoffentlich schon werden, ja. Sie engagieren sich seit Jahren politisch, zum Beispiel auf der Plattform gehtauchanders.de. Das ist eine Künstlerinitiative für eine mutigere Politik. Mut zur Freiheit, das war auch ein Slogan der Grünen in Berlin. Was bedeutet denn mutig in Zeiten großer Verunsicherung? Wie stellen Sie sich eine mutigere Politik vor? Also ich finde grundsätzlich schade, dass immer noch zu wenig über die Zukunft und über Visionen, wie man vielleicht etwas besser gestalten kann, geredet wird, sondern es wird eigentlich immer nur so über die Probleme gesprochen, die einen halt scheinbar so überrollen. Im Moment natürlich die Flüchtlingskrise, und da finde ich halt, dass das alles überlagert und die wirklichen Probleme, die die Globalisierung mit sich bringt und wie sich irgendwie ein Land wie Deutschland oder auch eine Stadt wie Berlin positionieren will und was man vielleicht auch an positiven Dingen gestalten kann, darüber wird wenig geredet und auch wenig mitreißend irgendwie vermittelt, was denn so Ziele sein könnten. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass es halt auch so viele Parteien gibt, die relativ wenig Stimmen auf sich vereinen. Also es gibt einfach keine Partei, die irgendwie eine wirklich richtig positive Zukunftsgestaltung in den Mittelpunkt stellt. Ich finde, die Grünen machen es teilweise noch am besten, aber auch da tue ich mich teilweise schwer, wie das so vermittelt wird oder was so die Pläne zu sein scheinen. Die AfD ist, ohne dass sie groß Wahlkampf in Berlin gemacht hätte, aus dem Stand auf über 14% gekommen, so im Moment das Ergebnis. Sie zieht mit der CDU und der FDP auf die Oppositionsbänke. Wird es künftig rauer zugehen im Abgeordnetenhaus? Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nee, ich kenne ja die Leute nicht von der AfD, wie die dann im Parlament so agieren werden. Also meistens bei diesen Parteien, diesen Protestparteien, ist es ja so, dass sie dann eigentlich gar kein professionelles Personal am Start haben und das sich dann schnell wieder erübrigt. Wird sich zeigen, wie die AfD sich so schlägt. Sie haben, als wir eben über den Mut gesprochen haben, haben Sie Visionen eingefordert, mehr Mut. Sie selbst machen ja einfach politischer Akt in der Praxis. Sie haben zum Beispiel in Ihrem Haus Flüchtlinge untergebracht. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was haben Sie da in den vergangenen Monaten für Erfahrungen gemacht? Also das mit den Flüchtlingen, die hier bei uns mit im Haus wohnen, ist jetzt gar nicht so die Riesensache, die jetzt so wahnsinnig viel Zeit und Energie kosten würde, ehrlich gesagt. Also natürlich hilft man denen und kümmert sich ein bisschen um den Schriftverkehr mit dem Amt und so. Aber ansonsten leben die in so einer Einliegerwohnung hier im Haus. Und wir wohnen hier mit zwei Familien eigentlich, jetzt sind es halt sozusagen drei, aber das Haus ist groß genug. Also es ist jetzt auch nicht ein wahnsinniger Stress, dem ich mich hier irgendwie aussetze oder unsere Familie. Also es gibt natürlich interessante Gespräche, aber wir sind jetzt auch nicht so ganz dicke. Also man merkt schon auch, dass die kulturellen Unterschiede sind nicht wegzudiskutieren. Insofern kann ich auch verstehen, dass Leute sich Sorgen machen über die Flüchtlingskrise, aber letztendlich geht es nur so, dass man sich halt begegnet und sich austauscht, kann es nur so vorangehen, oder dass es halt auch eine Integration oder zumindest ein gutes Miteinander oder auch Nebeneinanderleben möglich ist. Seit Jahren verantwortet in Berlin der regierende Bürgermeister gleichzeitig das Kulturressort. Klaus Wowereit hat damit angefangen, Michael Müller macht's weiter. Jetzt hat Klaus Lederer von der Linkspartei, die ja sehr zugelegt hat, Ambitionen, Kultursenator zu werden. Sollte man dieses Amt wieder einführen und sollte man ihn lassen? Wäre das eine gute Entscheidung? Also im Moment funktioniert es ja so, dass das ein Staatssekretär, ein Kulturstaatssekretär macht und der regierende Bürgermeister, das war schon bei Wowereit so, das sozusagen nur offiziell innehat das Amt. Ich glaube, das ist eigentlich egal, ob das jetzt ein Senator ist oder ein Staatssekretär. Wichtig ist, dass das da irgendwie jemand gibt, der sich darum kümmert. Aber ich finde in Berlin ehrlich gesagt die Kultur, klar, also auf die wird hier wahnsinnig viel Wert gelegt. Das ist ja auch in Berlin natürlich ein starkes Zugpferd. Man weiß, dass viele Touristen deshalb nach Berlin kommen, auch um sich hier das Angebot sozusagen mal zu geben, wenn sie es vielleicht bei sich in der Stadt oder auch eher auf dem Dorf nicht haben. Aber ja, also ich finde eigentlich, dass in Berlin vor allem in Sachen Wohnungsbau, Mieterschutz, Mietpreisbindung und auch deren Kontrolle und auch in der Verkehrspolitik halt ganz viel zu tun wäre und wo in meinen Augen viel zu wenig passiert ist in den letzten Jahren. Und das hoffe ich jetzt auch, dass das besser wird. Also das erwarten Sie vor allen Dingen von der Berliner Regierung, eine neue Sozialpolitik? Ja, also auf jeden Fall finde ich, dass das mit dem Mieterwohnmarkt, sage ich jetzt mal, irgendwie einfach überhaupt nicht genug von der Politik gestaltend begleitet wird. Da wird halt so gemacht, ja, und wir brauchen die Investoren und die Vermieter werden halt, die lässt man halt schalten und walten. Und ich finde einfach, grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass Leute, die Häuser kaufen, Häuser besitzen, Geld haben und Leute, die in Mietwohnungen wohnen, besonders in günstigen Mietwohnungen, nicht so viel Geld haben. Und deswegen finde ich eigentlich wichtig, dass die Politik eher die unterstützt und den Mietmarkt einfach besser reguliert. Also es ist klar, dass es eine Inflation gibt und vielleicht deshalb auch die Mieten leicht steigen können. Aber so wie die Mieten halt erhöht werden, besonders in der Innenstadt, führt es halt natürlich dazu, dass gar keine sozialen Milieus, also verschiedene sozialen Milieus zusammenwohnen, sondern dass sich das einfach ghettoisiert, dass irgendwo leben die Leute, die sich keine teuren Wohnungen leisten können und in bestimmten anderen Gegenden wohnen dann nur die sie sich leisten können. Und die Entwicklung, ich finde, die muss man, da muss man einfach stärker gegensteuern und ich finde, das wird zu wenig gemacht. Pierre Bégory alias Peter Fox über das heutige Wahlergebnis in Berlin. Toll, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke fürs Gespräch. Bitte, bitte. Gute Nacht. Ebenso. Ciao. Tschüss. Es wird ja gerne nach Koalitionsnamen in Anlehnung an Flaggen gesucht. Ich habe heute mal nachgeguckt. Rot, Rot, Grün sollte es das werden. Dann haben wir die Belarus-Koalition.